Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokese. Hey T, es gibt keine Nachtelf-Irokesen. Als Maulidiot, wie ich schon sagte. Ein Irokese stürmt auf seinem Frostsäbler durch tiefe Wälder. Mein Irokese... Das ist ein Krieger, kein Irokese. Vielleicht hat Mr. T das Spiel gehackt und eine Irokesenklasse erstellt. Vielleicht ist Mr. T ein Computerass. Schon mal dran gedacht, Herr superschlauer Regisseur? Ich bin Mr. T, ich bin Nachtelf-Irokese.